ARD. Großer Ring mit Außenschleife. Ein Hörspiel von Heinz-Oskar Wuttig. In einer Gemeinschaftsproduktion des Süddeutschen Rundfunks und des Hessischen Rundfunks. In den Hauptrollen hören Sie Lotte Koch, Harry Gondi, Arno Assmann und Heinz Stöver. Regie Hans-Ludwig Wichmann. Ecke Seiboldstraße. Jemand zugestiegen? Bitte zur Mitte durchgehen. Mühlendamm, Ecke Seiboldstraße. Dann kommt Eschweiler Weg, dann Amtsgericht, Kronstädter Platz und Alter Markt. Das ist die Linie 4, der große Ring. Kommen Sie, fahren wir ein Stück mit. Nur 25 Pfennige. Ich bitte Sie. Na schön, ich lade Sie ein. Nein, nicht auf den Anhänger. Hier, Vorderperron beim Fahrer. Da sehen Sie doch wenigstens was von der Stadt. Sie kommen doch am Theater vorbei. Jawohl. Noch 3 Haltestellen. Danke. Na, doch noch schönes Wetter geworden. Aber heute früh der Nebel. Schlechtes Fahren dann so im Verkehr. Was? Drüben reißen sie schon wieder mal die Straße auf. Ewig, diese Buddelei. Ich weiß nicht, dafür ist immer Geld da. Wie? Verstehe Sie nicht. Was meinen Sie? Sehen Sie mal nach oben. Oh. Ach so. Dem Fahrer ist die Unterhaltung mit den Fahrgästen untersagt. Na, dann entschuldigen Sie. Man denkt eben nicht immer dran. Schon gut. Naja, hat ja recht, der Mann. Denn sehen Sie, so ein Straßenbahnfahrer im Verkehr, der muss ja aufpassen, nicht? Muss ja konzentriert sein. Wenn mal was passiert, und wenn der nun die Hand an der Kurbel und wenn der sich nun mit jedem lange Geschichten erzählen würde. Nee. Dabei, der könnte erzählen. Glauben Sie nicht auch? Ich meine nur, wir wollen mal annehmen, seine Straßenbahn liefe allein. Und er könnte sich umdrehen zu uns? Ach, wissen Sie, so viel hätte ich Ihnen gar nicht zu erzählen. Sehen Sie, ich bin Straßenbahnfahrer. Was ist schon groß dabei? Für Sie bestimmt keine so interessante Sache. Für mich allerdings, ja, da ist was dabei. Mein Beruf. Ich kann Ihnen sagen, ich bin gerne Straßenbahnfahrer, jawohl. Und ich will nicht mit Ihnen tauschen. Ob Sie nur Beamter sind oder Bankdirektor oder Konditor oder was weiß ich. Franz Lehmhuhn heiße ich übrigens. Komischer Name, nicht? Ja, kann man nichts machen. Kann man sich ja nicht aussuchen, den Namen. Aber jedenfalls in den Personalakten von unseren städtischen Verkehrsbetrieben, da hat der Name Franz Lehmhuhn noch keinen schwarzen Fleck. Nee, das hat er nicht. Und das ist ja wohl die Hauptsache. Sauber bleiben, Franz, immer sauber bleiben, hat mein Alter früher immer gesagt. Heute, da habe ich nur schon selber 2 Kinder. 2 Jungs. Ja, ich bin bald 40. Wie lange fahren Sie schon auf der Linie 4, auf dem großen Ring? Fahre jetzt schon 7 Jahre. Tja, mache 40 Stunden Dienst in der Woche. Manchmal 2 Touren, manchmal auch 3 Touren am Tag. Dann fahre ich nämlich noch die Außenschleife mit. Durch die südlichen Vororte, Wildhagen, Sternkruch und Bansdorf. Ja, und alle 8 Tage einmal dienstfrei. Dann sind Sie aber auch immer recht froh. Nee, gewiss. Meine Frau freut sich und wir verstehen uns zu Hause auch recht gut. Aber ich sage Ihnen, so richtig glücklich bin ich immer erst, wenn ich wieder hier oben auf meinem Triebwagen stehe und fahre. Ist eben mein Leben, mein Beruf. Dann sind Sie also ein glücklicher Mensch. Ja, wirklich bin ich. Na ja, so Kleinigkeiten sind natürlich immer die Kinder. Die Jungs sind jetzt 12 und 14. Was die kosten, können Sie sich ja denken. Immer hungrig, immer kaputte Schuhe, dauernd neue Schulbücher. Dann, Vater, wir wollen ins Kino gehen. Sie haben doch sicher ein festes Monatsgehalt. Nein, eben noch nicht. Aber das soll jetzt auch kommen. Noch sind wir Lohnempfänger, wie man so sagt, wir Fahrer. Und ich habe nicht ganz 58 in der Woche. Aber wenn jetzt die Umstellung kommt, im nächsten Monat oder vielleicht auch schon im übernächsten, na, dann werde ich kommen so auf rund 270 Mark im Monat und bin fest angestellt. Ja, mein Lieber, da sieht dann die Welt schon anders aus. Heute Mittag, da sollen die Listen mit den Namen bekannt gegeben werden von denen, die Sie fest anstellen. Ich fahre jetzt noch bis Kronstädter Platz, dann werde ich abgelöst und gehe rüber zum Depot. Um 12 Uhr ist da Fahrerversammlung. Sehen Sie, nun weiß man doch wenigstens, mit wem man es zu tun hat. Franz Lehmhuhn, 40 Jahre, 2 Kinder, seit 7 Jahren Straßenbahnfahrer und ein glücklicher Mensch. Tatsächlich, sein breiter Rücken vor uns, wenn man den so sieht, da hat man auch gleich ein Gefühl der Sicherheit, des Vertrauens. Und wenn man ihn mal jetzt so halb über die Schulter sieht, sein Profil mit der kleinen geringelten Locke, die sich unter der Fahrermütze vordringt, um die Augenwinkel ein paar lustige kleine Falten, da weiß man, das ist ein Mann, bei dem ist man gut aufgehoben. Ein Mensch, der seinen Beruf liebt, der nicht tauschen will, mit mir nicht, mit Ihnen nicht, mit keinem. Wirklich, beinahe eine Rarität. Kommen Sie, mit dem gehen wir mal mit. So einer, der pulvert einem doch richtig auf. Franz Lehmhuhn. Was hat er gesagt? Wann ist die Fahrerversammlung? War doch 12 Uhr. Richtig. Ein großer, gemütlicher Raum, an den Wänden die Tafeln mit der Personalbesetzung der einzelnen Linien, mit den Fahrplänen und den täglichen Bekanntmachungen. Auf den Bänken und an den Tischen die Straßenbahnfahrer, die um diese Zeit dienstfrei sind. Ob der Franz schon da ist? Natürlich, da sitzt er. Und um ihn herum die Kollegen. Ich gerade über den Preußendamm fahre. Ein Sturm, kann ich euch sagen. Wann? Na, gestern. Ach so. Ein Sturm, ein Windstoß. Einer Frau reißt gleich den Hut weg. Ich war gerade angefahren, hatte also noch Strom drauf. Da biegt doch plötzlich von links ein Volkswagen ein, winkt natürlich nicht ab und... Mahlzeit, Männer. Na, wie haben wir es denn? Ist ja auch gleich 12. Fangen die denn nicht pünktlich an? Ist gar keine Versammlung, Willi. Was? Die lesen nur die Listen vor. Na, no, wieso denn? Gar nicht ein bisschen feierlich? Wozu? Da ist noch gar nichts Endgültiges raus. Ach so. Du musst nicht glauben, wenn du auf der Liste stehst, da bist du schon angestellt. Pass mal auf. Wie die uns erst noch hier durch die Verwaltungsmühle drehen. Betriebsärztliche Untersuchung und so. Wie lange bist du denn überhaupt schon Fahrer? Ja, warte mal, noch 49, noch fast 5 Jahre. Mensch, da kommst du ja noch gar nicht in Frage. 6 Jahre musst du Fahrerdienst gemacht haben. Ach so. Ja. Mindestens. Ja, erzähl mal weiter, Franz. Wie war denn das mit dem Volkswagen? Ich sag dir ja, der biegt links ab. Die Frau rennt nach ihrem Hut, ich klingle noch wie ein Verrückter, da kommt doch auf einmal... Mahlzeit, Herrschaften, hört mal zu. Der Nerlich vom Betriebsrat kommt gleich und bringt die Listen. Kommt doch mal rüber, Leute. Also denkst du, ich krieg das Ding mit dem Volkswagen zu Ende? Setz dich doch hin, Mensch. Was der ausruft, das können wir auch hier hören. Also pass auf, da kommt auf einmal ein großer Laster, so ein dicker Brummer mit 2 Anhängern. Hat so 50 bis 60 Sachen drauf. Ich denke noch... Ja Gott, noch mal, du machst doch nicht so spannend. Hat er ihn nun erwischt oder nicht? Na klar hat er ihn erwischt. Platt war, wie eine Wanze. Wer? Der Volkswagen. Nee, der Hut von der Frau, Mensch. Seid doch mal ruhig, Männer. Drüben fangen sie schon an. Ernst, Wegener, Friedrich, Dornbusch, Herbert, Eisenschmidt, Walter, Gebhardt, Otto. Jeder Aufruf eines Namens bedeutet ein kleines Schicksal. Er bedeutet 20, 25 oder 30 Mark mehr Verdienst im Monat. Sicherung der Existenz und für das Alter eine kleine Pension. Man kann mal etwas tiefer Luft holen, etwas ruhiger schlafen. Franz Lehmhuhn hat nie schlecht geschlafen. Und auch jetzt ist auf seinem Gesicht nicht die nervöse Gespanntheit, mit der die Kollegen ihren Namensaufruf erwarten. Er weiß genau, er wird dabei sein. Es geht in alphabetischer Reihenfolge. Jetzt ist H dran. Dann kommt K. Und nun? Lehmhuhn Franz. Na also, da ist es raus. Franz klopft lächelnd am Tischbein seine kleine Tabakspfeife aus und lehnt sich etwas zurück. Nun wird also sein Verhältnis zur Straßenbahn seine Liebe zum großen Ring nach 7 Fahrerjahren endlich legalisiert werden. Die Kollegen um ihn herum nicken ihm zu. Vom Nebentisch kommt ein Winken. Ja, man gönnt es dem Franz. Da ist doch kein neidisches oder missgünstiges Gesicht. Nun hört mal zu, Herrschaften. Alle, deren Namen jetzt aufgerufen wurden, melden sich innerhalb von 4 Tagen bei unserem Betriebsarzt Dr. Naumann zur ärztlichen Untersuchung. So. Und nun habe ich noch eine Bekanntmachung für die Fahrer der Dreiertouren und der Mannschaftswagen. Aber das betrifft Franz Lehmann schon nicht mehr. Es ist inzwischen 12:20 geworden. Er könnte jetzt nach Hause fahren, Mittagessen, eine Stunde schlafen. Aber warum soll er eigentlich nur wegen der Untersuchung dann noch einmal herkommen? Eine Treppe höher im Verwaltungsgebäude ist das Sprechzimmer des Arztes. Franz sieht sich seine Hände an. Naja, die könnte er noch mal vorher waschen. Aber sonst ist alles in Ordnung. Also rauf! Ihr Name? Franz Lehmhuhn, Herr Doktor. Lehmhuhn? Kennen Sie gar nicht. Selten hier gewesen, was? Ja, Herr Doktor. Vor einem Jahr, glaube ich, zum letzten Mal bei der allgemeinen Reihenuntersuchung, Sehprüfung und sowas. Na, dann machen Sie sich mal frei, bitte, ja? Ja. Wie alt sind Sie? 39. In der letzten Zeit mal krank gewesen? Nein. So, mal tief Luft holen. Ja. Und Atem anhalten. Schön. Ja, und jetzt ausatmen. Prächtig in Form ist der Franz. Der Brustkasten. An den Hüften und am Bauch kaum Fettansatz. Alle Reflexe in Ordnung. Die Pupillenreaktion ist da. Die Zähne sind einwandfrei. Jetzt noch eine Stauungsbinde am Oberarm zur Blutentnahme. Dann ist auch die Geschichte erledigt. Eine knappe Viertelstunde hat das Ganze gedauert. Ja, Herr Lehmhuhn, gratuliere. Ein Herz wie ein 20-Jähriger und eine Lunge wie ein Pferd. Schön. Also, dann ziehen Sie sich mal wieder an, bitte. Ja? Wie lange sind Sie schon Fahrer? Genau 7 Jahre, Herr Doktor. Und nicht einen Tag krank gewesen. In der Familie auch keine Krankheiten? Frau, Kinder, sonst wie? Alles gesund, ja? Alle gesund, Herr Doktor. Schön. Na dann, Moment mal. Was haben Sie denn da für eine Narbe? Wo? Na, da am Knie. Kleine weiße Narbe. Ach, die, nichts Besonderes, Herr Doktor. War mal eine Meniskusverletzung. Mhm. Aber das ist jetzt fast 10 Jahre her. War mal Fußballer. Rechts außen, bei Fortuna 92. Ach, zeigen Sie doch mal her, ja? Operiert? Ja, im Johanneskrankenhaus. Professor Engelhardt hat das damals gemacht. Na und seitdem irgendwelche Beschwerden mit dem Knie gehabt? Aber so? Was? Nicht die geringsten. Ja, auch nicht, wenn Sie lange stehen? Nee, überhaupt nicht. Ich stehe doch dauernd im Dienst. Na schön. Also, wo ist denn Ihr Fragebogen? Ach, hier. Ja. Name Lehmhuhn Franz. Geboren 14.04.1915. Ohne Befund. Normal. Epidemische Krankheiten keine. Normal, Spalte 6 entfällt. Operation, Meniskusoperation, linkes Knie. So, danke. Sie können gehen. Jawohl. 10 Minuten später verlässt Franz das Sprechzimmer des Betriebsarztes und geht die Treppe des Verwaltungsgebäudes herunter. Er ist froh, dass er raus ist. Der Geruch nach Äther, Carbol und Medikamenten war ihm schon immer verhasst. Na, Gott sei Dank, das hat er nun hinter sich. Hoppla, Franz, was ist? Was mit dem Knie? Auf der vorletzten Stufe? Beinahe wäre er ausgerutscht. Also so ein Blödsinn, eine Treppe so glatt zu bohnen, soll immer aussehen wie im Schlossmuseum. Aber wenn sich hier einer mal die Knochen bricht, Menschen... Franz streicht mit der Hand einmal leicht über das linke Knie, schlenkert mit dem Bein, dann geht er weiter durch die Tür auf den Hof, wo er erstmal tief Luft holt. Diese Meniskusoperation vor 10 Jahren, wenn der Arzt nicht nach der Narbe gefragt hätte... Franz hätte bestimmt nicht mehr daran gedacht. Ist ja auch wirklich nichts Besonderes. Ein feiner weißer Strich, etwas halbmondförmig am linken Knie. Nicht mal ein Schönheitsfehler. Ich will dir mal was sagen, Hilde. Mhm. Dieses angeschlagene Geschirr wird jetzt endlich ausrangiert, hörst du? Bitte, gib mir Geld, dann kaufe ich auch neue Teller. Sag mal, was hast du eigentlich? Bist du schlechter Laune? Wenn so ein Teller mal einen Sprung hat, an der Tasse mal eine kleine Ecke weg ist, man kann sie doch nicht gleich wegwerfen. Hast du dich geärgert, Franz? War was im Dienst? Ach, nichts Besonderes. Wann hast du denn das Essen fertig? Oh, in 10 Minuten. Kartoffeln kochen schon. Ich habe ja nicht genau gewusst. Um 12 ist Versammlung, hast du gesagt. Na, denke ich, vor 13:30 kannst du nicht da sein. Wo sind denn die Jungs? Nebenan, machen Schularbeiten. Robert, Kurt! Was willst du denn mit den Jungs? In 10 Minuten gibt's Essen, hast du gesagt. Ja. Was ist denn los, Vater? Hol mal deinen Fußball. Und Kurt soll auch mitkommen. Was jetzt? Oh ja, wollte ich. Franz, nun sag mal, was soll denn das? Bist du übergeschnappt? Nee, will mal Fußball spielen. Und noch ein Bauplatz. In 10 Minuten sind wir wieder oben. Ist ja prima, Vater. Und ich steh mich ins Tor, ja? Oh, los, halt ab. Oh, los, mit einem dampfenden Topfdeckel in der Hand steht Frau Lehmhuhn am Küchenfenster und sieht kopfschüttelnd hinüber zu dem Bauplatz auf der anderen Straßenseite. Zwischen langsam verrottenden Gerüstböcken, alten Mörtelkästen und Stapeln von Ziegelsteinen auf dem spärlich nachgewachsenen Grasboden stürmt ihr Mann in Straßenbahneruniform, seine Mütze liegt auf einem Bretterhaufen, stürmt den Fußball im Dribbling führend gegen ein mit Steinen markiertes Tor, in dem ihr Jüngster aufgeregt auf der Lauer liegt. Achtung, jetzt aufgepasst, ein Alleingang, abgeben, Vater, Flanke. Ja, pass auf, ja, ja. Mit dem Körper stoppen, richtig. Zurück, gut, ja. Jawohl. Achtung, Vater, und jetzt schießen. Tor, ja. Wunderbar. Aus Donnerwetter, hat aber noch einen Bombenschuss, der Franz. Sogar mit dem linken Fuß. Und jetzt nochmal, und wieder. Und den hätte sogar der Turek nicht gehalten. Dummheiten, sowas. Anstatt sich auszuruhen, dann Mittag zu essen, um 6 muss er doch schon wieder fahren und dann bis in die Nacht. Und wieder legt sich der Franz den Ball zurecht. Flankt zu seinem Ältesten, der gibt halb hoch zurück. Franz stoppt mit dem linken Knie. Jetzt lacht er. Ja, das Knie. Das hält etwas aus. Da ist alles in Ordnung. Was so ein Blödsinn, ihm einreden zu wollen, weil er vor 10 Jahren mal... Und jetzt fällt er auch noch hin. So ein Kindskopf. Ist fast 40 Jahre und immer noch. Ja, aber der hat noch was drauf. Großartig hat er das gemacht. Den Ball aus der Luft angenommen und dann mit Rückzieher. Tor. Sagen Sie mal, Wilke, was ist denn eigentlich ein Meniskus? Kreuzfahrträtsel? Nein, nein. Ach, hier sind so ein paar Fragebogen zurückgekommen von Dr. Naumann. Wissen Sie von den Fahrern, die da fest angestellt werden sollen? Ich lese da gerade bei, na, wie heißt der? Oh, blick mal. Franz Lehmhuhn, Meniskusoperation, linkes Knie. Oh, sowas ist scheußlich. Ist so ein Knorpelpolster im Kniegelenk. Ja. Muss manchmal rausoperiert werden. Ein Cousin von mir, der hat's mal gehabt. Jetzt läuft er rum mit so einem steifen Bein. Ach. Mhm. Ja, nur aber sagen Sie mal, ein Straßenbahnfahrer, wenn der sowas hat, ist denn der Mann überhaupt, ich meine, ist denn der noch 100%ig einsatzfähig? Tja, das weiß ich nicht. Das muss der Arzt entscheiden. Moment mal. Ja, städtische Verkehrsbetriebe, Verwaltung. Wer hat denn das wieder gesagt? Nein, die Linienführung der 76 bleibt bis zum 1. August unverändert. Jawohl. Bitteschön. Also wie gesagt, ne, sowas muss der Arzt entscheiden. Ja. Ich jedenfalls, Alter. Also ich würde mir sehr überlegen, so einen Mann fest anzustellen. Hat der Inspektor die Dinger da schon gesehen? Nein, ich will sie gerade aufgeben. Na, dann zeigen Sie ihm gleich mal. Alles gut, ich gehe mal hoch. Gehen Sie mal her. Bitte, Herr Inspektor. Dankeschön. Meniskusoperation. Wie heißt der Mann? Franz Lehmhuhn. Mhm. Hat der Oberinspektor das schon gesehen? Nein, noch nicht, Herr Inspektor. Und da will ich ihm gleich mal raufgeben. Geben Sie mal her. Meniskusoperation? Wie heißt der Mann? Franz Lehmhuhn? Hat der Personalchef das schon gesehen? Nein, noch nicht, der Oberinspektor. Na, da will ich es ihm gleich mal raufgeben. Geben Sie mal her. Meniskusoperation? Wie heißt der Mann? Franz Lehmhuhn? War das schon in der Direktion? Nein, noch nicht, Herr Doktor. Dann will ich es gleich mal aufgeben. Tut mir leid, Herr Doktor. Direktor Mahlmann ist gerade in einer Sitzung. Tarifverband und Pensionskassen. Aber bitte, haben Sie doch keine Sorge, meine Herren. Wir werden selbstverständlich bei den Verträgen darauf achten, dass nur völlig gesunde Männer fest angestellt werden. Das erfordert nicht nur die Betriebssicherheit. Auch im Hinblick auf die spätere Pensionierung wollen wir natürlich jede vorzeitige Inanspruchnahme unseres Rentenfonds vermeiden. ihr euch nur rausgezogen? Ach, war prima, Mutter. Wunderbar. Aber Vater war zweimal abseits, sonst hätte ich die Dinger glatt gehalten. Mein Gott, wie seht ihr aus? Los, erstmal in die Badestube. Und du auch, Franz. Ja, ja. Komm mal her, zeig mal deine Mütze. Aber lass mal, Mutter. Ist doch nur ein bisschen Staub. Aber jetzt ist mir wohler. Hast du mal ein Handtuch? Hier. Und pass auf, dass sich die Jungs richtig waschen. Ja, ja, ja, ja. Na Mensch, da ist vielleicht ein Dreck drauf. Das hältst du nicht mehr möglich. Zieh mal den Schlauch etwas an, Willi. Na, Franz? Feierabend? Ja, Schluss. Also Mann, Mann, die Wagen, die sehen heute wieder aus. Na, bei dem Sauwetter? Auf der Außenschleife, was glaubst du wohl? Da fährst du streckenweise nur durch Pfützen. Und wenn dann die Fernlaster auf der Chaussee so dicht vorbeirauschen, da spritzt der Dreck bis an die Scheiben. Karl, ja? Mach mir meinen Wagen schön sauber. Na klar. Weißt du? Spritz auch den Motorkasten mal ordentlich ab. Da sitzt eine richtige Kruste drauf. Ja, also Mensch, du gibst heute wieder an mit deinem Schlitten. Wir sind doch nur 6 Wäsche heute Nacht. Noch mehr Schlauch, Willi! Sollen wir nachher auch ein bisschen mit dem Polierlappen rübergehen, was? Nee, das brauchst du nicht, Karl. Die Kutsche soll ein bisschen Schmuck aussehen, wenn ich da morgen raufsteige. Wieso? Was denn morgen? Habt ihr schon eure Verträge? Nee, noch nicht. Aber morgen wird es soweit sein, denke ich. Sollen ja schon ausgeschrieben sein, du. Naja, also, da sprecht ihr wohl kaum noch mit unserer eine, was? Fest angestellt, pensionsberechtigt. Hey, Lehmhuhn. Ja? Machst du Feierabend? Mhm, was ist denn? Ich finde da eben einen Zettel, die haben wohl von der Verwaltung angerufen. Du sollst morgen Vormittag mal rüberkommen. Wann fängst du denn an mit dem Dienst? Mittags. Morgen mache ich meine 8 Stunden durch. Na, da kommst du ja bequem hin. Das Inspektor Hartwig sollst du. Zimmer 16. Aha, der Vertrag. Na, da bin dir mal einen steifen Kragen genommen, Franz. Und weiße Handschuhe nicht vergessen. Ja. Und vielleicht ein neues Frühjahrskostüm. Ja, Franz? Aber Kind, nur warte doch erstmal ab. Ich werde doch nicht gleich Direktor. Na ja, aber lass mich doch schon ein bisschen freuen. Dass es endlich soweit ist, ein bisschen Sicherheit. Ja, und auch für dich, dass du es nun geschafft hast. Und vielleicht wirst du wirklich noch Direktor. Mhm. Weiß man's? Oder Oberinspektor? Aber Hilde, das will ich ja gar nicht. Fahren will ich. So wie ich es als Kind mir immer schon gewünscht hatte. Vorne der Mann an der Kurbel sein. Und am Fuß die Bimmel. Und im Winter einen dicken Schafspelz um. Und dann durch die Stadt kutschieren. Hm? Vor 8 Jahren hast du die Fahrerprüfung gemacht. Weißt du noch, wie froh wir damals waren? Ja. Arbeit. Endlich Arbeit. Und nun fest angestellt. Du, Franz, ob wir nicht doch? Ich meine, wegen des Kostüms. Wir brauchen doch nicht gleich alles zu bezahlen. Na, wollen wir sehen. Aber nur schlaf jetzt, Kind. Hm? Der nächste Vormittag. Strahlende Sonne. Franz ist zusammen mit seiner Frau früh aufgestanden. Er hat ihr 20 Pfund Kartoffeln aus dem Keller geholt, hat den aufgerissenen Schulranzen seines Jüngsten wieder mit Pechdraht vernäht, gut gefrühstückt. Und jetzt, kurz nach 11 Uhr, geht er über den Betriebshof seines Depots zum Verwaltungsgebäude. Ja? Inspektor Hartwig? Ja? Ich bin der Fahrer Lehmhuhn. Ah ja, der große Ring, nicht wahr? Tja, Herr Lehmhuhn. Na, kommen Sie, setzen Sie sich mal. Danke. Also, Herr Lehmhuhn, wir haben Sie hergebeten. Sie wissen ja, heute kommen die Verträge raus. Und da wollten wir eben vorher mal mit Ihnen sprechen. Ich finde es nun sehr bedauerlich, aber wir können Sie nicht fest anstellen, Herr Lehmhuhn. Tja, es ist abgelehnt worden. Sie sind eben körperlich, ich meine, gesundheitlich doch wohl nicht ganz geeignet. Moment mal, was bin ich nicht? Hören Sie, die betriebsärztliche Untersuchung hat bei Ihnen doch immerhin ergeben, dass Sie nicht hundertprozentig, ich meine da Ihre alte Knieverletzung, Sie wissen ja, die Meniskusoperation. Ihr seid vor allem verrückt. Soll ich das ernst nehmen? Tja, leider ist das so, Herr Lehmhuhn. Wir müssen das Fahrerpersonal jetzt nach ganz strengen Maßstäben aussuchen. Da muss jeder Mann auf Herz und Nieren geprüft sein. Herrgott, nochmal, mir fehlt doch nichts. Ich fahre jetzt 8 Jahre. Sehen Sie meiner Karteikarte nach. Bis heute habe ich nicht einen Tag wegen Krankheit gefehlt. Ja, doch das wissen wir ja, Herr Lehmhuhn. Sie haben auch glänzende Beurteilungen. Ich meine, fahrtechnisch und menschlich und... Aber eben leider dieser Beinschaden. Und deshalb müssen wir Sie nun, so schmerzlich es uns selber ist, auch als Fahrer ablösen. Wir wollen Sie nicht kündigen, um Gottes Willen. Nein, nein. Sie können als Schaffner weiter beschäftigt bleiben. Als Schaffner? Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich soll nicht mehr fahren? Als Schaffner? Wo ist der Oberinspektor? Tja, lieber Herr Lehmhuhn, ich kann da gar nichts machen. Wir haben da unsere Vorschriften. Sehen Sie mal, die Stadt verlangt von uns die allerhöchste Verkehrssicherheit. Ich weiß, Sie sind einer der pünktlichsten und zuverlässigsten Leute im Fahrerdienst gewesen. Aber bitte, lassen Sie mal etwas passieren mit Ihrem Bein. Herr Oberinspektor, ich habe in den ganzen Jahren nicht einen Unfall gehabt. Das ist doch ausgemachter Blödsinn. Diese Meniskusoperation liegt ja 10 Jahre zurück. Ich möchte den Betriebsarzt sprechen. Wieso? Habe ich etwas Unkorrektes getan? Lieber Freund, Sie haben mir selber gesagt, es sei in Ihrem linken Knie eine Meniskusoperation ausgeführt worden. Ich bin hier Vertrauensarzt der städtischen Verkehrsbetriebe. In dem Moment, in dem Sie mir von so etwas Kenntnis geben, muss ich selbstverständlich auf dem Fragebogen eine diesbezügliche Eintragung machen. Ist doch ganz klar. Aber Herr Doktor, Sie können mich doch damit nicht zum Krüppel stempeln. Jetzt wollen wir die da oben die Eignung als Fahrer absprechen. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Ja, ja, ich erinnere mich jetzt. Ich fragte Sie doch noch, ob Sie bei dem langen Stehen im Dienst keine Beschwerden haben. Ich hab ja keine, Herr Doktor. Auf dem Knie können Sie Holz hacken, wenn Sie wollen. Ja, Sie haben jetzt keine Beschwerden. Aber sehen Sie mal, die Leute in der Direktion, die sind natürlich vorsichtig. Was ist, wenn sich nun in einem halben Jahr, in 2 oder in 5 Jahren Beschwerden zeigen? Ja, dann sind Sie hier fest angestellt und kommen mit Ansprüchen. Nein, nein, nein, nein, ganz ausgeschlossen, Herr Lehmhuhn. Bei mir liegt schon seit 2 Jahren ein Bündel von Rentenverfahren, Prozessakten, von Daueranträgen wegen der Berufshaftpflicht herum. Wir können jetzt keine Ausnahme machen, Herr Lehmhuhn. Mein Gott, nochmal, wir übernehmen Sie ja als Schaffner, Herr Lehmhuhn. Sie bleiben ja bei uns. Wir können es nur nicht verantworten, Sie auf dem Posten eines Fahrers zu belassen. Ihr habt ja allen Knall. Wo ist Direktor Mahlmann? Bedauere unendlich, aber Herr Direktor Mahlmann ist in einer Konferenz. Zwölf Uhr 25. Über dem in heißer Mittagssonne liegenden Betriebshof der städtischen Straßenbahn fährt langsam der fahrplanmäßige Triebwagen des großen Rings, holt sich im Depot seinen Anhänger und begibt sich auf seine Tour durch die Stadt, während der Dienstleiter auf der großen Wandtafel im Fahrerraum ein kleines Schild auswechselt, dort, wo über der Linie 4 über dem großen Ring das Pappschild mit dem Namen Franz Lehmhuhn hing, steht jetzt Clemens Busse. Selbstverständlich kannst du dagegen Einspruch erheben, Franz. Ist doch ganz klar. Auch wir vom Betriebsrat werden dich in jeder Beziehung unterstützen. Natürlich, dem Buchstaben nach haben sie recht, da ist nichts zu machen. Es heißt eben in den Ausschreibungen, nur völlig gesunde Männer mit einer Fahrpraxis... Mensch, das Kind, ich bin doch gesund. Jetzt fang du doch nicht auch noch an. Aber reg dich doch nicht gleich wieder auf, Franz, das hat doch gar keinen Zweck. Mach eine Eingabe. Bitte nochmal um eine genaue ärztliche Untersuchung. Sie sollen dich röntgen oder sonst... Kreuzweise sollen sie mich. Du, ich lass nicht locker. Da kennst du mich schlecht. Aber Franz... Ich mach einen solchen Wirbel hier. Mich zum Schaffner machen, die haben wohl einen Vogel. Nein, nein, nein, hör mal. Nach 8 Jahren, wo gibt's denn sowas? Ich trete keinen Schaffnerdienst an, du. Auf keinen Fall. Ich will dir mal was... Ich bin Fahrer. Ich will dir was sagen, Franz. Mach doch erst mal ein paar Tage Urlaub. Ach, was? Hast du nicht noch was gut? Ja, vor einem Jahr 5 Tage. Na siehst du, die nimmst du jetzt. Und inzwischen hat sich vielleicht alles geklärt. Aber das sage ich dir. Die Eingabe, die mache ich noch heute. Ja, ja. Und morgen früh bin ich wieder bei Direktor Mahlmann. Warst du denn jetzt wenigstens schon zu Hause? Ach, wann denn? Meine Frau, die denkt doch, ich komme abends nach Hause und bringe einen Vertrag mit als festangestellter Fahrer. Dann geh doch erst mal, Franz. Überleg dir noch mal in Ruhe alles, was du tun willst. Und morgen, da werden wir schon weitersehen. Morgen schläfst du erst mal richtig aus, Franz. Schlafen. Glaubst du denn, ich kann heute Nacht schlafen? Dann fahr mit den Jungs morgen ein bisschen raus. Die haben doch erst nachmittags Schule. Geht spazieren und tobt euch meinetwegen aus, damit du auf andere Gedanken kommst. Ich will nicht auf andere Gedanken kommen, Hilde. Verstehst du denn das nicht? Natürlich verstehe ich das, Franz. Denkst du, für mich ist das kein Schlag? Wie hatte ich mich gefreut? Wie habe ich schon gerechnet? Ja, aber nun, man kann doch nicht mit dem Kopf durch die Wand. Ist es denn wirklich so schlimm, wenn du erst mal eine Weile als Schaffner fährst? Ja, so mit einer Registrierkasse vom Bauch, ja? Noch jemand zugestiegen? Noch jemand ohne Fahrschein? Nee, ich will mein Recht. Morgen früh, da sitze ich bei der Direktion vor der Tür und gehe nicht eher weg, bis ich diesen Direktor Mahlmann gesprochen habe. Oh, du, stell dir vor, jetzt sitzt der schon wieder draußen. Wer? Na, der mit dem komischen Namen, der Fahrer mit dem Knie. Aber dem habe ich doch gestern schon gesagt, Herr Direktor Mahlmann ist auf einer Dienstreise und kommt wahrscheinlich heute gar nicht mehr zurück. Ach du, der ist stur. Heute früh hat er unten schon die ganzen Büros verrückt gemacht. Über einen Oberinspektor hat er sich beschwert, einen Arzt hat er beschimpft. Und jetzt will er von einem Professor von einer ersten Kapazität Deutschlands untersucht werden. Du, ich glaube, der hat einen Vogel. Verrückt ist der. Ich kann doch nichts machen. Der fällt mir schon den dritten Tag auf den Wecker jetzt. Ich bin einfach nicht da, wenn der wiederkommt. Habe ich ja schließlich noch was anderes zu tun. Er soll doch Vernunft annehmen. In 5 Tagen 5 Eingaben. Beschwerden haben gar keinen Zweck. Der Betriebsrat hat jedenfalls alles getan, was er konnte. Bei allem Verständnis. Aber wo kommen wir denn da hin? Ich bin Arzt und habe meine Vorschriften. Wir sind ja schließlich die Verwaltung. Und wir sind auch abhängig. Jetzt kann nur noch Direktor Mahlmann persönlich. Ja, Herr Direktor Mahlmann ist heute da. Also kommen Sie schon rein. Aber machen Sie es kurz, lieber Freund. Ich habe nicht viel Zeit. Herr Direktor, 1946, nach dem Krieg, als die Männer knapp waren und Straßenbahner gesucht wurden, da haben Sie sehr viel Zeit gehabt. Da haben Sie uns allen klargemacht, was das für ein schöner Beruf ist, Straßenbahnfahrer. Was wir für Aussichten hätten, haben Sie gesagt. Da waren Sie hier noch kommissarischer Leiter. Tja, Dame. Haben Sie uns jeden Einzelnen, haben sich um uns gekümmert, haben uns die Hand geschüttelt, haben Reden gehalten vom Wiederaufbau, von Betriebsgemeinschaft. Herr Lehmhuhn, die Verhältnisse sind doch heute ganz anders. Heute werden an uns viel größere Ansprüche gestellt. Wir sind eben gewachsen, mein Lieber, gewachsen. Nee, Herr Direktor, die Verwaltung, die ist gewachsen, ja. Hier, dieser Riesenpalast, der ist gewachsen. 130 Zimmer, jawohl. Büro für Statistik, für Pressedienst, für Casinobelange, Technik, Personal, Buchhaltung, Kasse, Fragebogen, Gutachten, Berechnungsscheine, Formulare. Mein Gott, man ist ja ein ganz kleines Würstchen, wenn man hier mal reinkommt und an die Tür klopft. Hallo. Ja, Fräulein, wo bleibt denn die Mappe für die Unterschrift? Ja, also, was wollen Sie nun, mein Lieber? Fahren will ich, Herr Direktor. Fahren. Ich habe 8 Jahre lang bewiesen, dass ich einen Triebwagen einwandfrei führen kann. Ich liebe meinen Beruf. Aber es fehlt Ihnen nach den neuen Bestimmungen eine wesentliche Voraussetzung dafür. Die körperliche Eignung. Soll ich Ihretwegen eine Vorstandssitzung einberufen? Nee. Na sehen Sie, ich kann auch deswegen keine Sonderregelung treffen. Nee, das sollen Sie auch nicht. Aber eins will ich Ihnen sagen, Herr Direktor. Ein verfluchter Sauladen ist das hier. Ihr habt ja alle einen Fimmel im Kopf. Sie auch. Mahlzeit. Oh weh. Verfluchter Sauladen und Fimmel im Kopf. Das war stark. Lieber Franz, da bist du wohl ein bisschen zu weit vorgeprellt. Natürlich, wenn man eine Wut im Leibe hat, wenn man so bitter enttäuscht ist, wenn man 5 Tage hintereinander auf den Bänken im Flur herumgesessen hat, in Vorzimmern gewartet und niemals zum Schuss kam. Klar, dann sagt man eben, was man denkt. Dann platzt einem mal der Kragen. Aber ob der Herr Direktor Mahlmann das verstehen wird? Siehste, da geht der Brief schon in die Maschine. Das habe ich befürchtet. Aber dafür fehlt uns jedes Verständnis. Ihr heutiges Auftreten im Büro unseres Direktor Mahlmann gibt uns nunmehr Veranlassung, Sie fristlos zu entlassen. Wir sind auch nicht mehr gewillt, Ihr Arbeitsverhältnis als Fahrer in eine Dienstleistung als Schaffner umzuwandeln. Und fordern Sie hiermit auf... Und fordern Sie hiermit auf, innerhalb der nächsten 3 Tage die von uns empfangene Dienstkleidung, bestehend aus 2 Röcken, 2 Hosen, einem Sommermantel, einem Wintermantel und 2 Schirmmützen, auf der Bekleidungskammer unseres Betriebshofes zurückzugeben. Ja, um Gottes Willen, Franz, was denn nun? Fristlos entlassen? Ja, Aber das sollen Sie sich nicht so einfach vorstellen. Du, noch gibt's Gerichte in Deutschland. Ich kämpfe um mein Recht, das kann ich dir sagen. Morgen früh, da gehe ich zum Arbeitsgericht. Und wenn ich da nicht durchkomme, dann reiche ich Privatklage ein. Beim Landesgericht. Und da gehe ich noch weiter zum obersten Bundesgericht. Ich bitte dich, Franz, Prozesskosten, wovon sollen wir denn das bezahlen? Und nimm doch Vernunft an, mach doch nicht neue Dummheiten. Und wie stellst du dir das vor? Wovon sollen wir in der Zwischenzeit leben? Denk doch an die Kinder. Ach, ihr werdet schon nicht verhungern, dafür werde ich schon sorgen. Das wird ein bisschen knapper werden, schön in der nächsten Zeit. Aber ich gebe nicht klein bei. Du, ich bin Straßenbahnfahrer. Ich bin sogar ein guter Straßenbahnfahrer. Ich werde schon einen Weg finden, dass man mich wieder einstellt. Sag mal, wie viel Geld haben wir denn noch auf der Sparkasse? Hm? Nein, Franz, nein. Also da gehen wir nicht dran. Das Geld bleibt stehen. Lieber gehe ich selber noch arbeiten. Lieber gehe ich zu diesem Professor Mahlmann, entschuldige mich für dich und bitte ihn... Moment mal, das ist meine Sache. Verstehst du? Bitte misch dich da nicht rein. Wie komme ich denn dazu, mich zu entschuldigen, den zu bitten? Oder nee, Mann? Was komme ich rüber? Lass doch die Kinder, sie spielen. Ja, er sollte auf der Straße spielen. Ach ja, das sind böse Wochen, die jetzt kommen. Wo ist die schöne Fröhlichkeit, die sonst in der Familie Lehmhuhn herrschte? Franz sitzt mit verbiestertem Gesicht herum. Hilde hat rote, verwandte Augen. Und wenn die beiden Jungs aus der Schule kommen, so schleichen sie geduckt in ihre Kammer. Und mittags, da wird die Suppe immer dünner und dünner. Natürlich ist Franz an das gesparte Geld herangegangen. Na, wo soll es denn auch herkommen? Beim Arbeitsgericht ist sein Prozess gegen die städtischen Verkehrsbetriebe jetzt in der zweiten Instanz. Kann sich noch wochenlang hinziehen. Jetzt hat Franz auch noch einen Rechtsanwalt mobilisiert. Schriftstücke werden angefertigt. Franz bemüht sich um fachärztliche Gutachten über sein Knie. Das kostet natürlich alles Geld. Und das bisschen Arbeitslosenunterstützung reicht doch nur gerade für das nackte Leben. Ja, hat dann der Franz keinen Freund, der ihn richtig berät und der ihm sagt, Mensch, Franz, sei vernünftig, gib den sinnlosen Kampf auf. Doch, Franz hat einen Freund gefunden. Einen ganz neuen Freund, einen, der kluck, kluck, kluck, kluck macht. Und ob der ihm die Wahrheit sagt? Na, dann gib mir mal noch einen Schnaps voll. Wie viel habe ich denn schon? Fünfte. Ist ja. Gib her. Sage, Menschenskind. Früher, da habe ich mir gar nichts aus dem Zeug gemacht. Nur so bei Geburtstag, weißt du, oder Weihnachten mal ein Schnäpschen. Aber jetzt... Das ist gut. Diese ganze scheiß Welt, Mensch. Wenn du versorgen nicht in den Schlaf kommst. Weißt du, Paul, was das Schlimmste ist? Wenn du so liegst im Bett, dann fahren die da draußen vorbei. Die 3 und die 25. Und gerade bei mir an der Ecke, da ist doch die Weiche. Und dann klingeln sie. Und ich höre jeden Gleichstoß. Hör, jetzt nimmt er den Strom weg. Jetzt geht er in die Kurve. Und wie die in die Kurve gehen, du hart und ohne Gefühl. Das sind doch keine Fahrer, das sind Kutscher, sind das, Mensch. Und du selbst, du liegst da. Möchtest du die Ohren zuhalten? Siehst du, Paul? Und dagegen ist dein Schnaps gut. Wenn ich jetzt an den großen Ring denke, draußen, auf der Außenschleife, in Wildhagen, am Sternkuch, da blühen jetzt die Obstbäume. Ach, Mensch. Gib mir noch einen, Paul. Guten Abend. Na. Ja, Franz. Wenn man hier bist, Mann, wenn man dich mal treffen will, da sitzt du immer in der Kneipe. Na komm, heute mal ein Stück. Ja. Sag mal, Franz, was macht denn dein Prozess? Wie steht's denn? Wie soll's denn stehen? Gut steht's. Glaubst du wohl nicht, was? Naja. Ja, ihr werdet euch noch wundern. Aber das sage ich dir, dann pfeife ich auf die ganze Straßenbahn. Dann lasse ich mich, erst lasse ich mich entschädigen und dann auszahlen und dann kaufe ich mir eine Würstchenbude oder einen Zeitungsstand oder... Naja, ich glaub das ja, Franz, ich glaub's ja. Zigarette? Danke. Sag mal, Franz, versteh mich recht. Wie viel hast du denn schon von dem getrunken? Wie viel? Ja. Weiß ich nicht. 5 oder 6 oder. Na Mensch, Franz. So geht's doch nicht. Kommst doch auf den Hund. Ach, gib mir mal ein helles, ja? Sag mal, verdienst du denn was? Ja. Also, und wovon lebst du? Ach, naja. Also, pass mal auf. Da oben an der Rauenthaler Allee, ne? Ja. Da ist doch jetzt der große Neubau, das kennst du doch, ja? Ja. Also, mein Schwager, der ist da Nachtwächter. Ne? Mhm. Aber der hört jetzt dort auf, ne? Und die suchen da einen neuen. Nachtwächter? Mhm. Ach, du lieber Gott. Na, hör mal, das bringt dir 40 Mark in der Woche. Na, wenn du davon nicht die Hälfte versäufst, da kommt dir doch zu Hause ganz schön rum mit, was? Mensch, Franz, sei doch nicht dumm. Nachtwächter? Mhm. Du, vielleicht ist das gar nicht so dumm. Nachts, da ist wenigstens Ruhe auf den Straßen. Da fährt keine Bahn. Da höre ich das verfluchte Bimmel nicht. Und über Tag kann ich ja schlafen. Sag mal, was hast du gesagt? Wo ist der Neubau? Rauenthaler Allee? Mhm, Rauenthaler Allee. Das ist doch gar nicht weit von unserem Depot. Nee, nee, das ist gar nicht weit. Das kannst du sogar aus rüberschauen, nicht? Nee, nee. Dann mache ich nicht. Ich will nichts hören und nichts sehen von dem Betrieb. Was denn nachts? Was ist denn da schon los, sag mal? Ja, hast du recht. Also meinst du, ich soll das machen? Selbstverständlich machst du das, Franz. Ist doch klar. Und wo muss ich mich da melden? Also, da pass mal auf. Da gehst du zu dem Polier Schneidmüller. 5 Tage später ist Franz Lehmhuhn Nachtwächter. Von abends 9 sitzt er bis morgens 6 in einer kleinen Holzbude und hat eigentlich gar nicht mehr zu tun, als aufzupassen, dass die roten Warnlaternen am Bauzaun nicht ausgehen, dass kein Unbefugter an die große Mischmaschine herangeht, dass die Tür zum Werkzeugschuppen immer verschlossen ist. In den ersten beiden Nächten, es sind Regennächte, da vergehen die Stunden sehr rasch. Alles ist hier neu für Franz. Er schnuppert mal in die Ecke, mal in die, füllt die Lampen auf und hat seinen Spaß an ein paar kleinen Feldmäusen, die durch die löcherigen Fußboden zu Besuch kommen. Aber schon in der 3. Nacht, der Regen hat aufgehört und Franz kann draußen sitzen, auf einem Stapel von Dachbalken. Da kommen wieder die Gedanken. Na, Franz, was willst du werden, wenn du mal groß bist? Noch immer Straßenbahnfahrer? Hast recht, mein Junge. Das ist ein schöner Beruf. So, dann fahren Sie mal los, junger Mann. Bremse frei. Jetzt Strom schalten. Ja, auf 1. Auf 3. Schön weich. Nicht so mit dem Ruck. Ja. Beglückwünsche ich Sie im Namen der städtischen Verkehrsbetriebe zu der bestandenen Fahrerprüfung. Sie sind jetzt der junge Nachwuchs, auf den wir uns stützen. Schick siehst du aus mit der neuen Schirmmütze. Ach, ich freue mich ja so, Franz. Auf welcher Linie wirst du denn nun fahren? Und der Fahrer Franz Lehmhuhn, die Linie 4, den großen Ring. Also Hals und Beinbruch, meine Herren. Endstation Nachtwächter. Ich hab's ja weit gebracht. Ob der Karl jetzt da drüben mit seiner Truppe beim Wagenwaschen ist? 12:30. Der große Ring müsste auch schon im Depot sein. Richtig, ja. 22:45 ab Schlossbrücke. Tja, ja, letzte Tour. Ach, hier kann man alles genau sehen, wenn die Nacht klar ist. Die Glaswände von der großen Halle, die Tiefstrahler auf dem Hof. Bei den Rangierern ist auch noch Licht. Wie nah das alles ist. Jetzt rangiert eine, zieht einen Anhänger rein. Gott, vielleicht ist das mein Wagen. Nanu, wo geht er hin? Hallo, Franz. Er kann doch nicht von der Baustelle weglaufen. Jetzt bleibt er stehen, mitten auf dem freien Feld. Sieht rüber zu seinem alten Straßenbahndepot. Dann geht er weiter. Immer in dieser einen Richtung. Es ist ja so nah. Feierabend, Clemens. Ja, Schluss. Ich gehe nach Hause. Will nur noch meine Tasche holen. Ja, wo steht denn dein Wagen? Draußen, auf dem Hof. Hier ist ja alles voll. Die 55 steht auch noch draußen. Ja, die arrangieren da noch. Triebwagen ist defekt. Ja. Oh, und hier stehen die drei Sonderfahrten für morgen. Also, ich weiß auch nicht. Hier wird's immer enger. Zieh den Schlaf vor, Willi! Naja, also, jetzt sind wir 9 Mann in der Nacht und schaffen es auch nicht. Hey, Arrangiermeister! Da können die beiden Gerätewagen hier nicht raus! Ja, die schieben wir rüber. Was? Busse? Nanu, du bist hier? Ja, wo soll ich denn sonst sein? Feierabend. Na Mensch, du bist doch eben mit deinem großen Ring bei mir vorbei. Kannst du zaubern? Nee, aber du spinnst. Ich bin schon mindestens 10 Minuten hier in der Halle. Ich hol nur noch meine Tasche. Na hör mal, du bist doch eben, wie ich über den Hof gehe. Der Busse macht noch eine Schleife und will rückwärts rein, denke ich. Mach doch keinen Quatsch. Mein Triebwagen steht draußen genau hinter der 55. Nee, da steht er nicht. Dann hat einer von deinen Rangierern über der Weiche gezogen. Na werden, die Männer sind doch alle hier und der große Ring ist weg. Ja. Na, du wirst verrückt. Tatsächlich. Der Triebwagen ist nicht da. Tja, wer klaut denn hier eine Straßenbahn? Na, mein Alter, da staunst du, was? Ja, nur haben wir dich geklaut. Einfach vom Hof geklaut. Sag mal, lässt ein anständiger Fahrer seine Kurbel am Schaltpult stecken? Nee, tut er nicht. Bei mir hat es sowas nicht gegeben. Mein Guter, wie lange haben wir es nicht gesehen, was? Weißt du, was die gesagt haben? Ich wäre nicht ihr eigen zum Fahren. Mein Knie wäre nicht in Ordnung. Doch wirklich zum Lachen, was? Du, wir fahren jetzt beide mal schnell um die Außenschleife. Kein Mensch ist unterwegs. Da gibt's keine Haltestellen. Da fahren wir durch. Na, macht's dir Spaß? Siehst du? Jetzt fängst du auch mit an zu singen. Du, das gefällt mir. Aber abschmieren hätten sie mal wieder können. Auf dem Vorderachsen ist auch zu wenig Öl. Hört der Busse denn sowas nicht? Bei mir hast du nicht geklappert in den 8 Jahren. Ja, ich bin ja auch jetzt Nachtwächter geworden, mein Lieber. Auch im Beruf, was? Na nu. Schon Sternkrug? Tatsächlich. Und die Obstbäume blühen. Sieht aus wie weißer Schaum über den dunklen Gärten. Hoppla! Ach, das ist die holprige Stelle da, der Überweg von Bansdorf. Richtig, ja, ja. Das ist immer noch nicht ausgebessert. Achtung, Strom weg. Runter auf 2. Jetzt kommt die Kurve. Hey! Dann ruf doch mal in der Werkstattleitung an. Vielleicht haben die ihn irrtümlich abgeschleppt. Ach Quatsch, sowas gibt's doch nicht. Das ist ja auch jetzt kein Mensch mehr. Geklaut ist er. Was du, Rind, für auch die Kurbel stecken lässt. Ach, Mensch, ich will die Polizei. Also auf jeden Fall muss ich den Betriebsingenieur wecken. Wir hatten heute Nachtdienst. Sowas ist ja noch nicht da gewesen. Hast denn all deine Männer gefragt? Ja, alle. Weinert hat auch gesehen, wie er rausfuhr. Und Eckmann. Alle haben wir gedacht, du drehst nochmal auf der Weiche Mann, und dann... Mann, was machen wir bloß, Da kann doch nur ein Irrer mit los sein. Ob wir noch warten? Ach. Junge, wir haben sie ja schon viel geklaut. Das Portemonnaie, mal eine Luftpumpe vom Fahrrad, in der Kneipe mal einen Hut. Ja, ja. Aber dass sie bei der Straßenbahn klauen, das habe ich noch nicht erlebt. Ja, ich auch nicht. Ruf die Polizei an, Wilhelm! Na klar! Hat doch keinen Zweck mehr! Ja, da kommt sie! Ja, was denn? Da ist dein Vater! Ja, was ist da? Ja, wo denn? Wo denn? Wo ist er denn? Wer ist denn da drauf zum Teufel? Guten Abend, meine Herren. Der große Ring von Sonderfahrt zurück. Was, da erstaunt ihr? Lehmhuhn Franz, ihr Menschenskind. Wo kommst du denn her? Na, von der Außenschleife. Ja, bist du denn verrückt? Hier ist eine Aufregung. Wir wollten schon die Polizei alarmieren. Wenn du nicht ein guter alter Kollege wärst, ich würde dich jetzt übers Knie legen. Mensch, hau bloß ab, Franz, ehe die hier wild werden. Der Betriebsingenieur versteht keinen Spaß. Du gehörst ja nicht mehr hierher. Ja, das weiß ich. Verschwinde auch gleich wieder. Aber Clemens, hör mal zu. Ja? Das eine sage ich dir, wenn ich mal wiederkomme und finde auf dem Armaturenbrett hier vom Fahrschalter noch Wurstbällen und Brotgruben, da lege ich dich mal was nie, verstehst du? Na, hör mal zusammen. Also wie ein kleiner Junge. Ich verstehe gar nicht, dass du darauf noch stolz sein kannst. Was heißt stolz, Hilde? Selig war ich, glücklich. Aber du begreifst das ja nicht. Ach Gott, mal wieder fahren, du, meinen alten Wagen, die alte Strecke. Und die Baustelle? Ach mein Gott, die halbe Stunde, die ich weg war, was soll denn da passieren? Und unterwegs? Wenn sie mich da geschnappt hätten? Bitte, noch ist mein Prozess nicht entschieden. Noch bin ich Straßenbahnfahrer, ne? Ach Franz, ich hatte gehofft, du bist darüber weg und wirst endgültig nichts mehr davon wissen. Hatte ich ja auch gedacht, Hilde. Aber jetzt ist mir ganz klar geworden. Jetzt weiß ich ganz genau, ich kann es doch nicht lassen. Ja, komm, komm, noch ein Stück, bis an den Sandkasten ran. Ja, stopp! Nach Wilhelm. Nach Clemens. Sind deine Waren schon drin? Nee, doch draußen. Und deine Fahrkurbel? Hier ist sie. Nee, mein Lieber, ein zweites Mal kann mir das nicht passieren. Ich habe gestern die ganze Nacht nicht geschlafen. So habe ich mich aufgeregt. Also stell dir vor, wir hätten den Betriebsingenieur geweckt und die Polizei alarmiert. Da wäre aber der Franz ganz eklig reingefallen. Bestimmt. Rangiermeister! Ja? Telefon! Ich komme! Moment mal, bin gleich wieder da. Na, Fritze, warte doch mal, ich komme gleich mit. Na komm, mach zu, ich will nach Hause, hab die Schnauze wieder mal voll. Du Busse, was sagst du denn zu der neuen Verkehrsordnung? Ach, Straßenbahn hat keine Vorfahrten mehr. Ja, die machen Sachen. Und aus den Hauptstraßen sollen wir ganz verschwinden. Hast du gelesen? Na klar. Ja, wir sind ein aussterbender Beruf. Ja, in ein paar Jahren, das kann ich dir sagen, da fährt in der Innenstadt überhaupt keine Straßenbahn mehr. Dann können wir umsatteln auf Hubschrauber. Also du, heute Nachmittag, da ist mir doch wieder ein Ding passiert. Oder? Ich halte am Stolpenplatz. Mein Waren ist voll wie eine Sardinenbüchse und... Hey Clemens, lange wartet doch mal. Wisst ihr, wer angerufen hat? Betriebhof 6, ja? Depot Wildenburgplatz, der Depotleiter. Ob hier bei uns der Triebwagen von der 95 wäre, mit Defekt oder sonst was. Bei denen ist er weg, geklaut. Was? Von der Straße weggeklaut. Wieder da, Franz. Na Mensch, wer denn sonst? Mensch. Eine halbe Stunde nach Mitternacht. Der verrückte Hund ist wieder unterwegs. Das ist vielleicht ein Sorgen. Natürlich. Wer soll's denn sonst sein? Franz ist wieder unterwegs. Diesmal mit einem Triebwagen der 95. Und heute hat man es ihm noch leichter gemacht. Der Straßenbahnzug stand noch vor dem Depot auf der Straße. Und nun kurft er schon fast 20 Minuten auf den Gleisen der nächtlichen Neustadt herum. Pfeift, singt, ist fröhlich. Dann hat er genug, stellt den Wagen auf einem Leergleis in der Frankestraße ab und ruft von der Telefonzelle aus das Depot an. Hallo? So, jetzt können wir euch wieder abholen. In der Frankestraße steht er. Och, nö, nur so mal ausgeliehen. Aber die Handbremse müsst ihr mal nachsehen, die schleift. Also, Wiedersehen, schönen Dank. Eine Unverschämtheit, fluchen die im Depot 6. Bestimmt so ein Studentenulk oder was ähnliches. Von jetzt ab wird ein Posten aufgestellt, bestimmt der Depotleiter. Aber schon in der nächsten Nacht ist wieder Alarm. Diesmal im Depot 2 in der Bayernallee. Ein Triebwagen der Linie 25 ist verschwunden. Sogar mit Anhänger. Der Wagen war schon gewaschen, wurde dann noch einmal rausgeschoben. Und weg war er. Ob wir heute mal die Innenstadt fahren, du? Den ganzen großen Ring abklappern? Ich weiß, ist nicht deine Tour. Na los, ich bin hier gut studiert, du. Mühlendamm, Seiwaldstraße, Amtsgericht, Theater. Oh, Alfred, ja? Sieh doch mal, du. Da kommt noch eine Straßenbahn. Was? Um die Zeit? Ja, Mensch, du, schnell. Wiedersehen. Wiedersehen. Nun noch ein Kuss. Ja, komm. Siehste, brauche ich doch keine Taxe. Ja, Gott sei Dank. Oh, komm, lass doch los. Hallo! Hallo! Sie hält. Nein, nein, nein, nicht doch. Ist eine 25. Ist egal, mein Fräulein. Steigen Sie ruhig ein. Ach, wo fahren Sie denn hin, Herr Schaffner? Wohin Sie wollen, meine Dame. Wo wohnen Sie denn? Rabestraße 64. Rabestraße 64. Mhm. Ist gemacht. Genau bis vor der Tür. Aber sagen Sie nicht noch einmal Herr Schaffner zu mir. Wieso? Ich bin Fahrer. Ach so. Ja, und Schaffner gibt's hier gar nicht? Nee, den gibt's hier nicht. Ja, wo bezahle ich denn dann? Überhaupt nicht. Och. Es ist mir ein Vergnügen, mein Freund. Oh, das ist aber reizend. Bisschen spät geworden, was? Ja, och, wir waren im Kino und dann... Ja, ein Stündchen im Park auf der Bank. Ja. und du bist frei. Na, da haben wir ja noch wieder einen aufgefischt. Ja, unsere lieben süßen Damen zeigen alles, was sie haben. Du sei mal still, Alter. Wo bist du denn hin? Ich will zu Hause, nach meiner Mutti. Aha, dann komm mal rauf. Junge, ja. Junge, du wiegst ja fast 200 Pfund. Aber nicht alleine. Mein Affe wiegt auch mit. Du siehst ja so komisch aus. Wo hast du denn deine Mütze? Im Gepäckwagen, mein Alter. Ja. Nur geh mal rein. Los, setz dich hin, wir fahren weiter. Hallo! Du warte doch mal, da will doch noch eine Figur mit. So ein Glück. Ja, nicht gewusst, dass die 25 noch fährt. Fahren doch zum Herzogsteig, wie? Wenn Sie schön brav sind, fahren wir auch zum Herzogsteig. Na, großartig. Schaffner mit Humor, das habe ich gerne. Sponsorischen. Ganz lustig, die Fuhre, wie mir scheint. Der Lumpensammler, was? Kommen Sie ruhig rein, Herr General. Hier ist noch Platz für 2000. Das Sponsorischen. Und Franz fährt mit Karacho. Die Straßen sind ja leer. Eschweiler Weg, Kronstädter Platz, Alter Markt, jetzt Rabestraße. Ja, wo ist der Nummer 64? Ah, hier. Jetzt wird das kleine Fräulein abgesetzt. Gute Nacht, Herr Schaffner. Nacht. Entschuldigung, Herr Fahrer. Aha. Und schönen Dank auch. Auf Wiedersehen. Bitte, Wiedersehen. Und jetzt kommt der Herr dran, der nach Herzogsteig wollte. Aber... Ach, du lieber Gott. Daraus scheint nichts zu werden. Der wird sich doch wohl noch eine Taxe nehmen müssen. Die Polizei. Sie haben unseren Franz. Ach, wollen Sie bitte mal aussteigen, ja? Und die Fahrkurbel, die geben Sie gleich her. Schade, Herr Wachtmeister. Ich hätte die Herrschaften hier gerne nach Hause gebracht. Nee, mein Lieber. Jetzt bringen wir sie erstmal auf Nummer sicher. 6 Streifenwagen sind schon nach Ihnen unterwegs. Wie heißen Sie? Franz Lehmhuhn. Ja, komisches Geflügel. Otto, geht mal gleich durch über Funk. Wir haben ihn. Sag mal, wie kommen Sie dazu, hier nachts durch die Stadt zu fahren, was? Ich bin Straßenbahnfahrer. Ja, das haben wir gemerkt. Los, gleich hier ins Auto. Los, komm, einsteigen. Nee, ich will zu meiner Mutti. Das Band zurück. Na, und Sie beiden da? Los, aussteigen. Der Wagen bleibt stehen. Ja, aber das ist ja unerhört. Ich will da zum Herzogsteig. Und so endet diese fröhliche Fahrt, schließlich in einer der Untersuchungszellen des Amtsgerichts, an denen der Franz noch vor einer halben Stunde so vergnügt vorbeifuhr. So, hier haben Sie eine Decke, da können Sie sich mal hinlegen. Hm. Du da, mach mal etwas Platz, ja? Ja, dann lass mich doch in Ruhe. Moin. Moin. Na? Bist du auch alle gegangen? Hm? Stämme gemacht, oder? Nee. Und eine Töte? Nee. Zocken Sie ja was? Hm? Na, einen von Latz geknallt, oder? Nee. Also, na nun, was bist denn du für eine? Geklaut hast du doch. Mhm. Automaten, was? Nee. Oder Schaufenster? Nee, nee. Vielleicht Glitzer und Braseletten? Nee. Eine Straßenbahn. Was? Eine Straßenbahn? Hm. Na, schau mal, was bist du denn für ein Vogel? Was bist du mit einer Straßenbahn? Ach so, du reist auf die Geist, die Schwache, wa? Hä? Na, pass mal auf, morgen ist eine Schnellgerichtssitzung. Da werden sie dich ganz schön auseinandernehmen, du. Eine Straßenbahn geklaut. Angeklagter, nachdem Sie also zugegeben haben, in drei aufeinanderfolgenden Nächten aus drei verschiedenen Depots drei Triebwagen der städtischen Straßenbahn entführt zu haben, gebe ich nunmehr das Urteil bekannt. Wegen Verstoß gegen das Transportgesetz, wegen eigenmächtiger Entnahme von Strom aus dem Netz der städtischen Elektrizitätswerke und wegen groben Unfugs werden Sie im Schnellgerichtsverfahren zu 5 Tagen Haft verurteilt. Als strafmildernd ist dabei berücksichtigt worden, dass Sie die Fahrten nicht zur eigenen Bereicherung ausgeführt haben. Nehmen Sie das Urteil an. Haben Sie noch etwas dazu zu sagen? Jawohl, Herr Richter. Ich nehme das Urteil an. Die 5 Tage Haft, die tun mir nicht weh. Aber ich möchte einmal feststellen hier, dass hier wohl zum ersten Mal ein Mensch bestraft wird, nur weil er seinen Beruf liebt. Jawohl, ich bin Straßenbahnfahrer. Aus Leidenschaft, wenn Sie so wollen. Ich habe mir nie etwas zu Schulden kommen lassen. Mir ist nur Unrecht geschehen. Dagegen protestiere ich. Ich bin ein Opfer eines Fragebogens. Dagegen wehre ich mich, solange ich kann. Bitte, Sie können mich ruhig einsperren lassen. Das eine sage ich Ihnen. Wenn ich wieder rauskomme, dann suche ich mir die nächste Straßenbahn. Ich finde schon welche. Und ich werde wieder fahren. Jetzt ist mir alles egal. Und wenn ich zugrunde gehe. Haben Sie schon gehört? Steht doch schon in allen Zeitungen, überall sein Bild. Wisst ihr schon, 5 Tage Haft, aber die ganze Stadt lacht sich kaputt über ihn. Die Presse feiert ihn wie einen Eulenspiegel. Und haben Sie nicht das Gefühl, dass wir, ich meine, dass die städtischen Verkehrsbetriebe dabei gar nicht so gut aussehen? Natürlich, wenn man die Sache so liest, dann sagen die Leute recht. Die Blamierten sind wir. Na klar, Sie sollten bloß mal hören, morgens in der Straßenbahn, die Leute mit den Schaffnern. Wie die flachsen. Nee, sagen die, wir zahlen nicht. Wir warten, bis der Lehmhuhn wieder draußen ist, dann fahren wir umsonst. Was machen wir wirklich, wenn der nach 5 Tagen entlassen wird? Der lässt uns doch keine Ruhe. Der klaut doch ja, weiter. Was sagt Ihnen die Direktion dazu? Direktor Mahlmann hat für 11 Uhr eine Sitzung angesetzt. Das Beste wäre, wir stellen ihn wieder als Fahrer ein. Nein, meine Herren, ich bin dagegen. Ich sehe zwar hier und da bei Ihnen eine gewisse Bereitschaft, die Angelegenheit dadurch beizulegen, aber ich möchte das auf gar keinen Fall. Ich habe persönlich gar nichts gegen diesen Mann. Aber ich bin der Meinung, hier ist eine exemplarische und abschreckende Strafe durchaus am Platze. Ich gebe nur zu bedenken, Herr Direktor, bei einem solchen Privatkrieg zwischen einem einzelnen und kleinen Mann und einem großen öffentlichen Unternehmen, da sind die Sympathien des Publikums natürlich immer auf Seiten des Schwächeren. Wir verlieren also unnötig viel an Ansehen und moralischem Kredit. Ganz meine Meinung. Ich glaube, wir sollten hier doch wohl etwas großzügig sein. Außerdem, wie sollten wir uns wirksam gegen ihn schützen? Wir können doch nicht alle Straßenbahnen nachts in einen Schrank schließen oder Polizisten daneben stellen. Wir können doch nicht nachts das Stromnetz abschalten. Tja, und ich bitte doch nicht zu vergessen, der ganze Anlass der Sache ist doch ein Knie. Eine Meniskusoperation, die vor 10 Jahren stattgefunden hat. Hätte sich der Lehmhuhn bei der ersten Untersuchung seine Hose nur ein klein bisschen schneller angezogen. Kein Mensch hätte nach der Narbe am Knie gefragt. Niemals wäre Lehmhuhn über den Fragebogen gestolpert. Er wäre heute längst fest angestellt und würde seinen Triebwagen genauso weiterfahren wie in den Jahren vorher. Aber meine Herren, darum handelt es sich ja jetzt gar nicht mehr. Das Ganze ist inzwischen eine Prestige-Angelegenheit geworden. Hier sind und noch dazu vor Gericht ganz massive Drohungen ausgesprochen worden, geradezu Erpressungen. Geben wir jetzt nach, so schaffen wir damit einen Präzedenzfall für so und so viele ähnlich gelagerte Anspruchs- und Versorgungsverfahren gegen unsere Gesellschaft. Also, Ich bin gegen eine Wiedereinstellung. Und ich glaube auch, dass die 5 Tage Haft inzwischen ihre ernüchternde Wirkung tun werden. Wir werden ja sehen. Ich bin in etwa einer Woche wieder zurück. Ich fahre zum Kongress für Verkehrswesen. Wir können uns ja nach meiner Rückkehr noch einmal zusammensetzen, meine Herren. Na, bist du schon nervös? Überhaupt nicht. Noch 2 Stunden. Dann kannst du wieder schnuppern. Die Luft der Freiheit. Aber was machst du denn? Gehst nach Hause? Oder reißt du dir gleich wieder eine Straßenbahn unter den Nagel? Mensch, lass mich jetzt in Ruhe. So, doch nervös. Du, das hab ich mir gänzlich abgewöhnt im Knast. Ich wäre nur noch nervös, wenn ich mal länger als 3 Wochen draußen bin. Na, in 14 Tagen habe ich es ja auch geschafft. Sag mal, was meinst du denn, du? Wollen wir uns nicht mal draußen treffen? Wir können doch mal zusammen ein Ding drehen. Vielleicht wechselst du mal die Branche. Immer nur Straßenbahn, das ist doch langweilig. Was hältst du denn von Autos? So unbewachte PKWs, hä? Die verscheuern sich leichter. Hör auf, Emil. Ich denke gerade über was nach. Also, du hast doch gar keinen Sinn für was Höheres. Ja, hier Zentralverwaltung, Oberinspektor Walter. Ist da Depot 6? Gut. Wer hat denn heute Nachtdienst? Aha. Ja, ich wollte Ihnen nur sagen, passen Sie heute ein bisschen auf, ja? Heute kommt auch der Lehmhuhn wieder aus dem Gefängnis. Lasst keine unbewachten Wagen draußen stehen. Na schön. Also, guten Abend. Ist dort Depot 2? Ja, hier ist Oberinspektor Walter. Heute wird auch der Lehmhuhn entlassen. Seid etwas wachsam, Kinder, damit nicht wieder... Ja, ist gut. Ich wollte es nur durchsagen. Ruf doch auch mal die Außenhöfe an, ja? Wann kommt er denn nun endlich, Mutter? Ich weiß nicht, Junge. Er müsste längst hier sein. Und im Haus sind sie auch noch alle auf. Ich glaube, die wollen ihn empfangen und Hurra schreien. Ach, wenn die Leute bloß nicht so viel davon machen wollten. Lass doch, ist doch fein. In allen Zeitungen war er drin. Und in der Schule hat mein Lehrer auch gesagt. Robert hat er gesagt, dein Vater ist ein wackerer Mann. Das ist ein Michel Kohlhase, hat er gesagt. Oder so ähnlich. Der Harry von nebenan, der hat zwar gesagt, Mensch, dein Oller, das ist vielleicht eine Gurke. Du, dem habe ich aber eine geklebt. Was meinst du, Mutter, ob er gleich wieder auf Tour gegangen ist? Schon 11 durch. Kurz nach Mitternacht endet der Fahrplan der meisten Straßenbahnen. Nur der große Ring und die 68, die die Arbeiter zur Nachtschicht in die Neustädter Industrieviertel bringt, verkehren noch etwas länger. Aber auch hier kehren die letzten Wagen kurz vor 1 Uhr in die heimatlichen Depots zurück. Gegen 1:30 fängt es leise an zu regnen. Menschenleer sind jetzt die Straßen der Innenstadt. Die Außenbezirke sind dunkel und schlafen. Und nur auf der Chaussee ist spärlicher Kraftverkehr. Aber jetzt ein schneller Wagen in Richtung Stadt. Eine graue Limousine. Fährt wie der Teufel. Haha, da sitzt ja der Herr Direktor Mahlmann am Steuer. Richtig, der wollte ja heute vom Kongress zurückkommen. Alle Achtung, sehr sportlich, der Herr Direktor. Er fährt allein. War nicht doch so schnell, Herr Mahlmann. Die Straßen sind glatt. Der nasse Asphalt ist übersät mit Blütenblättern. Das rutscht doch. Merken Sie nicht, wie der Wagen schwimmt? Sehr eilig scheint es Herr Mahlmann zu haben. Jetzt verlässt er sogar die Chaussee. Nehmt die kürzere Verbindung über den Dammweg nach Sternkrug. Aber lieber Freund, nehmen Sie doch den Fuß vom Gaspedal. Da, hab ich's nicht gesagt? Er schleudert. Und jetzt gegen den Baum. Ah, verdammt, das hat mir noch gefehlt. Ach du lieber Gott, das sieht ja schön aus. Und meine Hand. Ach, das hört ja gar nicht auf zu bluten. Ja, was mache ich denn nur? Wie komme ich denn hier nur weg? Ja, da sitzt er nun. Hält die von der Windschutzscheibe zerschnittene Hand hoch und sieht trübsinnig, wie das Wasser aus dem zerbeulten Kühler rinnt. Wäre er nur auf der Chaussee geblieben, da kommt schon mal Hilfe vorbei. Aber hier? Brachland, Laubengelände, Gärten. Bei Tag fährt hier die Straßenbahn. Aber jetzt, bei der Nacht? Gleich 2 Uhr. Wenn man noch irgendwo telefonieren könnte. Rufen hat ja keinen Sinn. Hier wohnt denn nicht überhaupt ein Mensch? Verflucht, und jetzt tut das sau weh. Hoffentlich ist keine Sehne kaputt. Na nun? Was kommt denn da hinten an? Ist denn das möglich? Eine Straßenbahn? Jetzt mitten in der Nacht eine Straßenbahn? Tatsächlich. Tatsächlich eine Straßenbahn. Das ist aber wie ein Märchen. Ja, wo sind wir denn hier? Es muss doch die Außenschleife sein, Sternkrug Wildhagen. Und wie die angeschuckelt kommt. Ja, ist das nur Wirklichkeit oder ein Wunder? Ja, das ist ein Wunder, Herr Direktor. Und Hilfe in der Not. Hey! Hallo! Halt! Hallo, hallo. Hören Sie. Na, sachte, sachte, mein Guter. Was ist denn? Was? Ja, Lehmhuhn. Ja, Mensch, Sie Teufelskerl. Wo kommen Sie denn her? Herr Direktor, oh, wollen Sie bitte einsteigen, ja? Ja, ich denke, Sie sitzen noch. Na, heute Abend um 8 hat man mich entlassen. Ach, du grüne Neune. Kleinen Unfall gehabt, was? Ja, ich wollte gerade nach Hause. Zeigen Sie doch mal die Hand her. Mein Gott, das muss ja genäht werden. Kommen Sie rauf. Sie müssen sofort zum Arzt. Ihr Schlitten, der kann hier stehen bleiben. Kommen Sie, setzen Sie sich rein. Das kostet auch nicht mehr, Herr Direktor. Nein. Lassen Sie mich mal hier draußen stehen. Sagen Sie mal, also bis 8 Uhr haben Sie noch gebrummt? Ja. Und die hier? Die haben Sie inzwischen schon wieder geklaut? Ja. Mann, wie machen Sie das bloß? Och Gott, Herr Direktor, so langsam kriegt man Routine. Was meinen Sie wohl, was morgen wieder in den Zeitungen steht? Ich glaube übrigens, ich muss ein bisschen schneller fahren. Die Polizei ist sicher schon wieder hinter mir her. Ich möchte Sie doch wenigstens vorher noch beim Arzt abliefern. Halten Sie die Hand hoch, Sie verschmieren sich einen ganzen Mantel. Ist doch jetzt egal. Das gibt eine schöne Narbe, Herr Direktor. Schade, jetzt müssen Sie auch im Beruf wechseln. Ha? Wieso? Naja, das ist mit der Narbe an der Hand, da können Sie doch nicht mehr schreiben. Ich habe einen am Knie. Kann nicht mehr fahren. Tja, Schicksal. Nun hören Sie mal zu, Herr Lehmhund. Nee, ich habe jetzt keine Zeit mehr zuzuhören. Die Polizei ist hinter uns her, Sie müssen raus. Ich weiß, wo ich an der Strecke einen Arzt wohne. Na, dann fahren Sie doch weiter. Ja, aber wie sieht denn das aus, wenn die Polizei uns beide schnappt? Der Straßenbahn direkt auf den geklauten Wagen. Nee, Sie müssen runter. Ich alleine gehe noch gerne mal in den Knast, aber mit Ihnen zusammen. Nee, Sie müssen raus, Herr Direktor. Ah, zu spät, jetzt haben Sie uns beide. Und wie lange haben Sie denn gesessen? Bis morgens um 6 Uhr. Nur kommt das Schönste. Erst haben Sie den Mahlmann verarztet und verbunden und dann haben Sie ihn gleich mit in die Zelle gesperrt. Och. Das geschieht ihm recht. Ja. Und erst nach 3 Stunden hat sich das aufgeklärt. Ja, und dann haben Sie freigelassen. Wieso? Beide? Natürlich. Das sind doch jetzt die besten Freunde. Ja, und Montag? Montag fängt der Lehmhund wieder an. Als Fahrer? Ja. Was denn? Fest angestellt? Jawohl, mit Klavier und Geige. Oh. Bitte einsteigen, meine Herrschaften. Bitte beeilen. Mehr zur Mitte durchdrehen. Die Linie 4. Der große Ring mit Außenschleife. Na, wie ist es? Wollen wir noch mal mitfahren? Mühlendamm, Seiboldstraße, Eschweiler Weg. Kommen Sie vorne rauf zum Fahrer. Ja, klopfen Sie ihm ruhig mal auf die Schulter. Ein alter Bekannter. Na, was ist denn los? Oh, nichts mal. Wir wollten nur mal sehen, wie ein glücklicher Mensch aussieht. Ein Straßenbahner aus Leidenschaft. Na, sind Sie nun? Die Unterhaltung mit dem Wagenführer ist den Fahrgästen untersagt. Sieh, das gilt auch für Bekannte. Wir brachten das Hörspiel »Großer Ring mit Außenschleife« von Heinz-Oskar Wuttig in einer Gemeinschaftsproduktion des Süddeutschen Rundfunks und des Hessischen Rundfunks. Die Rollen und ihre Sprecher waren Franz Lehmhuhn, Harry Gondi. Hilde, seine Frau, Lotte Koch. Direktor Mahlmann, Arno Aßmann. Sprecher, Heinz Stöver. Ferner hörten Sie Lieselotte Bettin, Christine Marquardt, Christel Pfeil, Walter Deneschow, Lars Dottenhoff, Kurt Domisch, Herbert Ebelt, Otto Knurr, Bogislav von Heiden, Hans-Martin Köttenich, Fritz Steidel und viele andere. Ton Werner Krumm. Regie Hans-Ludwig Wichmann. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.